Kundgabe 3445. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.02.1945. Wer an mich glaubt. Gnaden des Erlösungswerkes. Die Gnaden des Erlösungswerkes anzufordern, ist das Gebot der Stunde. Denn nun wird es sich erweisen, um wie vieles stärker der Wille des Menschen sein kann, der um Jesu Christi Tod willen bittet, um Kraft und Gnade. Jesus Christus starb den schmerzvollsten Tod am Kreuze, um den Menschen Leiden zu ersparen. Er nahm das Leid der Menschen auf seine Schultern. Er trug das Kreuz für sie, und folglich können die Menschen vom Leid verschont bleiben, so sie sich gläubig unter das Kreuz Christi stellen, so sie Jesus Christus anrufen um seinen Beistand, dass er ihre Last von ihnen nehme und sie an ihrer Stelle tragen möge. Und es wird der Mensch gekräftigt sein nach diesem Anruf, denn der göttliche Erlöser selbst vermittelt ihm die Kraft als Gnade seines Erlösungswerkes. Und sein Wille wird erstarken, jede Bangigkeit wird von ihm weichen. Er wird mit vermehrter Kraft zur Höhe streben und irdisches Leid wird ihn kaum berühren, weil Jesus Christus es ihm tragen hilft. Doch wie wenige rufen ihn um Hilfe an. Wie wenige stehen im Glauben an ihn und sein Erlösungswerk. Und wie selten werden die Gnaden des Erlösungswerkes angefordert und also bewusst empfangen. Sie rufen Gott, erkennen ihn aber nicht in Jesus Christus an. Und darum hat das Leid auf Erden ein Maß erreicht, das übervoll zu sein scheint. Und die Menschen müssen es selbst tragen. Sie müssen es auf sich nehmen, weil sie nicht an ihn glauben. Und es ist darum die Not so groß und die Menschheit ist willensschwach, weil sie ohne Jesus Christus ihren Weg geht und darum als ungeheuer belastet durch große Läuterungsleiden hindurchgehen muss. Gott will noch auf Erden den Menschen Gelegenheit geben, Jesus Christus zu erkennen, indem er sie selbst den Weg nach Golgatha gehen lässt, der ihre Seelenhülle schmelzen soll, der in ihnen den Liebesfunken entzünden soll, auf dass sie nun auch den Weg der Nachfolge Jesu gehen und ihn selbst als Erlöser der Welt kennenlernen. Und wenn das Leid nur zu dem Ziel verhilft, dass sie Jesus Christus am Ende ihrer Tage nicht abweisen, dann haben sie viel gewonnen. Und sie werden dereinst dankbar sein und auch das Leid segnen, das ihnen diese Erkenntnis eingetragen hat. Doch verringern können sie es auf Erden nur, so sie im tiefen Glauben an ihn darum bitten, dass er ihnen das Kreuz tragen helfe. Seine Bekenner aber werden jegliche Schwäche des Willens verlieren. Sie werden unverzagt durch die Leidenszeit hindurchgehen, denn sie schöpfen die Kraft von ihm, sie nehmen die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch und also mangelt es ihnen nicht mehr an Kraft, vermittels derer sie alles meistern, was die Welt von ihnen fordert und auch vom Leid nicht niedergedrückt werden. Denn Jesus Christus trägt für sie das Leid. Er starb für die Sünden der Menschheit und also nahm er auch die Sündenstrafen auf seine Schultern. Und es kann der Mensch geläutert aus seinem Erdenleben hervorgehen, so er nur im tiefen Glauben an ihn um Vergebung der Sünden bittet. Er bedarf nicht des Läuterungsmittels des Leides. Während die ungläubigen Menschen nur durch Leid noch gerettet werden können, so sie nicht gänzlich verstockten Sinnes sind. Die Gnaden des Erlösungswerkes stehen dem Menschen unbegrenzt zur Verfügung und er kann sie anfordern stets und ständig. Doch wirkungslos bleiben sie an denen, die Jesus Christus ablehnen und ihr Erdenlos gestaltet sich wahrlich nicht leicht. Da es die Zeit des Endes ist, die ausgenützt werden muss, sollen die Seelen noch gerettet werden. Wer an Jesus Christus glaubt, der weiß sich nicht verloren, denn er flüchtet hin zum Kreuz in jeder Not. Und er wird nicht vergeblich bitten. Sein Leid wird erträglich sein, sein Wille wird gestärkt und seine Kraft zur Überwindung jeder geistigen und leiblichen Not vermehrt werden. Und er wird seinen Lebenskampf bestehen und sein Erdenweg wird erfolgreich sein. Er wird geistig reifen und das ewige Leben gewinnen. denn Jesus Christus selbst hat ihm die Verheißung gegeben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern das ewige Leben haben. Amen.